or die. Die Hardcore-Punk-Sendung auf Radio Z. Hallo. Hallo. Hier ist DIY or Die mit der Juni-Ausgabe. Und wir haben gerade als erstes Crass gehört mit dem Song So What von der ersten Crass-LP The Feeding of the 5000 von 78. So What. Neue Sachen haben wir auch wieder mit dabei, wie immer. Und da fangen wir gleich an. Allerdings fange ich mein Set mit den neuen Sachen mit einer Wiederveröffentlichung an. Und zwar von Rubella Ballet. Die Belly Back LP, also beziehungsweise nicht wirklich Wiederveröffentlichung, sondern Dark Entries, hat das Demo-Tape der Band mit neuen Songs veröffentlicht und dann noch Songs von zwei Peel Sessions. Rubella Ballet war eine Band aus London, so aus dem Poison Girl und auch Crass Umfeld, beziehungsweise zwei der Bandmitglieder waren Sohn und Tochter von Vysa Versa, der Sängerin von Poison Girls. Und Rubella Ballet veröffentlichten 1980 dieses Tape und nannten das Ballet Bag. Jedes Tape war in einer Tüte verpackt mit einem Textheft, einem Button und einem Poster. Und diese neuen Songs hat Dark Entries eben zusammen mit noch sechs weiteren Songs aus zwei Peace Sessions auf EP veröffentlicht. Und das Schöne ist, im Gegensatz zu den eher so ein bisschen düsteren oder düsterem Goth-Anarcho-Punk hatten Rubella Ballet auf der Bühne selber gemachte Kostüme, die mit fluszierender Farbe bemalt waren. Und auch die Haare waren so gefärbt, sodass sie im Schwarzlicht alle neonfarben alle Neonfarben leuchteten. Und da findet man zum Beispiel auch YouTube-Videos, allerdings eher so von den späteren Songs. Die Band veröffentlichte bis Mitte der 80er noch ein paar Singles und zwei Alben. Und von denen dann etwas wavig poppigeren Songs findet ihr eben diese Videos. Es tut ein bisschen in den Augen weh, aber ist ganz geil. Und von dem gerade genannten Tape hören wir den dritten Song, der heißt A Dream of Honey, Rubella Ballet. Das waren Rubella Ballet mit dem Song A Dream of Honey. Und weiter geht's dann tatsächlich mit einer aktuellen Band. Da habe ich die LP von Seafed mitgebracht. Seafed aus Sheffield, die ihre zweite LP Worthless Soul auf Static Shock Records rausgebracht haben. Und es ist manchmal so ein bisschen sehr schwermütiger Postpunk und dann aber auch wieder sehr treibend. Hatte ich im April in Berlin live gesehen und fand die vorher so ganz okay, hab mich aber nicht weiter mit denen beschäftigt und fand die dann ziemlich gut und hab mir jetzt dann diese LP geholt. Und da spiele ich euch den Titelstück vor, das ist das letzte Lied auf der LP, Worthless Soul, Seafed. Hier ist DIY or Die und das waren Seafat mit Worthless Soul von der gleichnamigen LP. Und gerade habe ich dem Andi, der jetzt eine Weile weg war, vom Street Eaters Konzert erzählt, das letztens in Erlangen stattgefunden hat. Street Eaters aus Berkeley sind gerade auf einer schier ewig dauernden Tour und haben ihre dritte LP dabei rausgebracht auf ihrem eigenen Label Nervous Intent, beziehungsweise auch auf Contrast Records. Und es sind 12 Songs, die sich textlich an den Büchern der Sci-Fi-Autorin Ursula K. Le Guin orientieren. Also eine Konzeptplatte. Street Eaters sind ein Duo und es gibt nur Schlagzeug und Bass. Beide singen und im Gegensatz zur letzten Platte, Blood, Muscles, Bones, ist die aktuelle Platte ein bisschen rauer und sperriger. Und die fleißigen Street Eaters, die auch hier wieder so ein tolles Layout verwendet haben, haben auch wieder Videos gemacht, die ich immer jedem ans Herz lege. Und der Clip zum Beispiel zum Song Witch ist eine Stop-Motion-Hommage an den Style vom Sledgehammer-Song von Peter Gabriel. Während der feministische Text, wie schon erwähnt, sich auf Texte von Ursula K. Le Guin bezieht. Wir hören jetzt allerdings einen anderen Song. Und zwar, also die Platte heißt übrigens Envoy. Das habe ich jetzt ganz vergessen zu sagen. Die EP heißt Envoy. Und wir hören den Song Devenant Part 1. Auf dem Textblatt heißt er auch noch Herz Annexed. Das geht so ein bisschen durcheinander. Da muss man ein bisschen gucken. Aber es sind auf jeden Fall die Texte mit dabei. Und wir hören Devenant von Street Eaters. Und dann geht's so. Thank you. Das waren die wunderbaren Street Eaters mit Devenant Part 1 von ihrer Envoy LP. Die nächste Platte ist von der Berliner Band Sick Horse, deren erste LP mit so einem psychedelisch garagigen Punk wurde von Static Age Musik veröffentlicht, heißt Good Body Feeling. Und da hören wir jetzt einfach direkt den Song und der heißt, wo habe ich es mir denn notiert? Ach da, wir hören den Song Tame, Sick Horse. Das war ein Sick Horse mit dem Song Tame. Und die haben jetzt mein kleines Berlin-Set innerhalb meines Neuigkeiten-Sets eingeläutet. Die nächste Band oder die nächste Platte ist ebenfalls von der Berliner Band, die es jetzt allerdings nicht mehr gibt. Und zwar ist es die Abschiedsplatte von Pick Control, einer der besten deutschen Hardcore-Bands der letzten Jahre, wie ich immer noch finde. Und nach einem Tape und zwei 7 Inches gibt es jetzt eine 12-Inch, also keine richtige LP, mit 6 Songs und 5 davon auf der A-Seite. Und der 6. Desinfiziert erstreckt sich auf die komplette B-Seite. Die Platte wurde von Sabotage veröffentlicht und wir hören jetzt den Song Vor den Mauern, Pick Control. Tschüss, Pick Control. We'll be right back. vor den Mauern von Pick Control, DIY or Die, verabschiedet sich. Dann kommt jetzt noch eine Band aus Berlin, und zwar Piss, haben eine neue 7-Inch rausgebracht auf Static Age Musik, ihre zweite, und 5 Raw Punk Songs. Und ihr hört den längsten Song. Jetzt habe ich mir gar nicht notiert, wie lang der ist. Ich glaube so 2 Minuten und 1 Sekunde oder so. Stuck in the Gutter von Piss. Das war ein Piss mit Stuck in the Gutter. Und jetzt habe ich noch eine Neuvorstellung. Und zwar die neue 7-Inch von Anxiety aus Glasgow. Wieder rausgekommen auf La Vida Es Un Mus. Da hatte ich vor einiger Zeit deren 12-Inch vorgestellt. Inzwischen habe ich Anxiety auch mal live gesehen in Berlin beim Nothing Nice to Say Fest im April. Und es war hammergut. Und besser noch, als ich erwartet hatte, obwohl ich mich da auch schon sehr drauf gefreut hatte. Und auf der 7-Inch sind 4 neue Lieder, die noch kaputter sind. Die 7-Inch heißt Wildlife und ihr hört den ersten Song, Pegasus, I Feel Nothing. Anxiety. Just the heart. What you think about that? My sex of love is mine. Anxiety mit Pegasus, I Feel Nothing. Ich fühle gerade eine Menge. Es ist sehr warm hier. Wir haben einen Ventilator, der steht ein bisschen weit weg. Und ansonsten haben wir hier aber sehr viel Spaß. Jo. Und schwärmen die ganze Zeit wieder während den Liedern. Jetzt habe ich meine neuen Platten vorgestellt und hoffe, da hat euch irgendwas davon gefallen. Und jetzt hat Andi auch noch was mit dabei. Genau. Wiederveröffentlichung, mehr oder weniger aktuell, also ziemlich aktuelle Wiederveröffentlichung. Ich lege los mit einer Wiederveröffentlichung von einem Label, was wir hier schon sehr oft vorgestellt und abgefeiert haben. Die Rede ist von dem Label Superior Viaduct aus San Francisco, die sich immer noch dran machen, Schätze und tolle Klassiker aus den 70ern und 80ern der Musikwelt auszugraben, als auch ein Label, was eigentlich auch weit über Punkrock hinausgeht. Ich habe mal wieder eine klassische Punk-EP dabei oder Single dabei. Während die Band später gar nicht mehr so klassisch Punk war. Die Rede ist von The Fall aus Manchester. 2016, also letztes Jahr, wurden deren ihre frühen EPs wieder veröffentlicht auf Superior Viaduct. Eine Band, die am Anfang sehr krass guten Punk gemacht haben, sie aber später immer mehr davon entfernt haben und ich ehrlich gesagt, was The Fall angeht, überhaupt keinen Überblick habe. Die haben weit über 20 Alben veröffentlicht. Ich blick da nicht so ganz durch. Auf jeden Fall sind für den Punk-Fan wie unser eins die frühen Sachen, ich würde fast so weit gehen, Pflicht, weil der Song, den ihr gleich hört, würde, das ist ein Song, wo ich mir denke, wenn Leute mich fragen würden, sag mal, wie hört sich denn Punk an, dann könnte man diesen Song vorspielen, weil der Song so verdammt Punk klingt. Der Song heißt Psycho Mafia und ist auf ihrer zweiten EP Bingo Masters Breakout drauf, ist gleich der erste Song. Original ist es 1978 erschienen. Bevor ich jetzt hier noch weiter schwärme und wieder mal in die Superlative gerate, hört euch diesen fantastischen Punk-Song an, Psycho Mafia von The Fall, von ihrer zweiten EP, wieder veröffentlicht auf Superior Viaduct. Spin on the streets, shot heads on tape. Das waren The Fall mit Psycho Mafia von ihrer zweiten EP. Sehr schön auch im Hintergrund das Electric Piano oder Heimorgel. Wir waren gerade am Diskutieren, was es ist. Aber es hört sich auf jeden Fall hört sich cool an. Und jetzt wisst ihr, wie sich Punk anhört. Ja, so genau so. So darum geht es um Punk. Es ging auch, glaube ich, wenn ich sicher wahrscheinlich kurz mal gegen Discos. Ich bin mir aber nicht sicher. Eine Sache gibt es natürlich auch wieder zu meckern von meiner Seite. Thema Veröffentlichungspolitik von solchen Sachen. Wie auch schon bei der Wiederveröffentlichung von The Dills, I Hate the Rich, die Wiederveröffentlichung, auch Superior Viaduct, die das wiederveröffentlicht haben, ist das auch so ein Record Store Schmarrn, was da die Folge hat, dass solche Sachen dann, auch wenn Record Store Day, Entschuldigung. Ihr wisst vielleicht, was ich meinte. Und es hat zur Folge, dass es immer super limitiert ist. Ich hatte jetzt das Glück, das unter 10 Euro zu finden. Meistens hat man aber 15 Euro plus zahlen müssen und das ist dann schon ein bisschen ein Schmarrn. Meine Meinung. Genau. Weiter geht's total scheiße mit Sachen aus der Vergangenheit. Eine Band, ich möchte kurz erwähnen, wie ich auf die Band gestoßen bin, weil ich das eigentlich auch schon erwähnenswert finde. Und zwar zur Zeit, als Donald Trump zum Präsidenten gewählt wurde, oder vielleicht war es auch um die Zeit, wo die Amtseinführung war, hat Pitchfork, dieses, was ist das eigentlich, so ein Magazin, Internetmagazin, Musikmagazin, eine Liste veröffentlicht mit den besten Antifa-Punk-Songs aller Zeiten. Was sehr cool war, dass sehr viel obskurerer Kram dabei war, auch Songs eben nicht aus USA, England und so weiter, sondern auch aus Ländern, die man vielleicht auf der Punk-Karte nicht immer so verortet. Und da war eine Band dabei, die mich total begeistert hat. Ein Live-Song mit Live-Bildern und auch auch Bildern aus der damaligen Protestwelle. Und zwar die Rede ist von National Wake aus Johannesburg in Südafrika. Einer Band, die es von 1979 bis 1981 gab. Und die hat mich dann eben im Zuge dieser Pitchfork Antifa Punk Auflistung total begeistert. National Wake waren jetzt keine gewöhnliche Punkband in auch keinem gewöhnlichen Land, wenn man das so sagen darf. Schließlich war ja in Südafrika damals nicht nur Apartheid, sondern eben auch ein Polizeistaat und viel Medienzensur und. Es gab zwar in Südafrika auch jede Menge Punkrock-Bands, die aber eigentlich alle zum einen komplett aus weißen Südafrikanern bestanden haben und zum anderen einfach auch eher brav waren, sich an dem England-Sound à la Buzzcocks oder Undertones orientiert haben und politisch eigentlich, was heißt eigentlich, politisch nichts zu sagen hatten. Ganz anders National Wake. Zum einen kommt dazu, dass National Wake eine gemischte Band war, zwei schwarze Südafrikaner und zwei weiße Südafrikaner, was eben im Apartheidspolizeistaat mehr als nur für Aufregung gesorgt hat. Dazu auch, dass sich die Band absolut politisch in ihren Texten und bei ihren Auftritten geäußert haben, was natürlich dann auch im Laufe eben ihrer Bandgeschichte zu vielen Repressalien gefolgt hat. Die haben damals eigentlich nur ein Album veröffentlicht, was dann auch eingestampft oder halt verboten, kann man sagen, wurde. Vor einigen Jahren, 2013 genau gesagt, hat aber ein Label aus Seattle, Light in the Attic, eine Diskografie-Doppel-LP rausgebracht mit dem Titel Walk in Africa, 1979 bis 81. Da sind alle Studio-Songs dieser faszinierenden Band enthalten. Ich sag faszinierend, weil musikalisch, muss ich sagen, kann ich nicht durchgängig mit der Platte was anfangen. Es sind zwar schon einige Punk-Songs ein bisschen im Stile The Clash und Gang of Four drauf enthalten, aber es ist auch viel Reggae beeinflusst, auch teilweise ja wirkliche Reggae-Songs, aber auch ein paar Songs, die mich an so Sachen erinnern wie Jimi Hendrix Experience und halt eben auch noch wirklich 70er-Jahre-Rock. Das alles tut aber nichts zur Sache, dass die Band mich trotzdem wahnsinnig fasziniert. Auch musikalisch sind wirklich grandiose Punk-Perlen drauf, da werdet ihr gleich einen hören. Die Platte ist auch sehr schön aufgemacht mit allen Texten, mit Bandgeschichte, vielen Fotos und. Also informiert euch mal im Internet über diese Band. Es gibt eigentlich auch fast alles auf der größten Internet-Videoplattform zum Anhören zu finden. Vielleicht noch ein bisschen was von meiner Seite, weil ich habe jetzt schon erwähnt, es ist eine sehr politische Band so und den Song, den ich spiele, International News, finde ich es ganz cool, da ein bisschen was drüber zu erwähnen, um auch die Band noch ein bisschen besser einordnen zu können, weil Ende der 70er war ja eben nicht nur die Zeit des Punks auf der Welt irgendwie, 77, 78, wo weltweit die Punkbands nur so aus dem Boden gesprießt sind, sondern es war auch gerade eben in Südafrika eine Zeit des Aufruhrs. Ganz besonders sei da zu nennen der Soweto-Aufstand 1976. Soweto ist eine Vorstadt, das ist eine eigene Stadt, aber ist mit Johannesburg zusammengewachsen und da gab es 76 aufgrund der damaligen Bildungsreform, wo die Sprache Afrikaans, das ist, wenn man das so plump sagen kann, die Sprache der weißen Buren, also wenn man so einfach sagen kann. Ich meine, in Südafrika ist ein sehr komplexe Geschichte. Wahrscheinlich ist es jetzt schwierig, das alles auf einen Song oder ein paar Sätze runterzubrechen. Wie auch immer, diese Bildungsreform, in der Afrikaans die Sprache der weißen Buren die Sprache der weißen Buren eben zur Hauptunterrichtssprache in Schulen erklärt wurde, hat zu einer massiven Benachteiligung der schwarzen Südafrikaner gesorgt, weil eben die schwarzen Südafrikaner dieses Afrikaans nicht gesprochen haben, sondern es war so eine Mischform von Holländisch und anderen Formen. Und daraufhin gab es Schülerdemos, Studentendemos, die aber dann aufgrund der Polizeigewalt massiv eskaliert sind. Es hat zu zahlreichen Toten geführt. Diese Proteste haben sich dann in ganz Südafrika ausgeweitet und haben sich dann schon auch mit dieser Punk-Energie, die halt von so Bands wie auch The Clash, Gang of Four und den eher politischen Bands aus England dann auch nach Südafrika geschwappt sind, zu einem musikalischen Ausdruck von National Wake entwickelt. Genau, so viel dazu. Ein bisschen vielleicht in Kurzform die damalige Zeit, wie so in so vielleicht die Stimmung. Also es war eine sehr gewalttätige Zeit, eine sehr repressive Zeit. Und Popkultur, Punkkultur war eben auch in Südafrika ein Sprachrohr dieser Leute und auch im Falle von National Wake ein antirassistisches Statement der damaligen Zeit. Gut. Genug geredet, ihr habt jetzt so ein bisschen den historischen Hintergrund, International News, eben dann auch die internationalen Nachrichten, die aus Südafrika über die Welt gesendet werden und halt eben auch der Aufruf gegen die Apartheid sich zu erheben von National Wake in einem funkigen Gang of Four-Style-Punk-Song. Viel Spaß! So, hier ist immer noch DIY or Die auf der 95,8. Genau, und das waren gerade National Wake, eine südafrikanische Punkband Ende der 70er mit dem Song International News. Ein Song, der die damaligen politischen Verhältnisse Südafrikas in der Apartheid darstellt und beschreibt. Wieder veröffentlicht wurde das Ganze auf Light in the Attic Records als Doppel-LP. Alle gesammelten Aufnahmen von 79 bis 81 dieser großartigen Band aus Johannesburg sind darauf zu finden. Wir kommen zum kleinen, aber vielleicht feinen Veranstaltungskalender. Diese Floskeln. Der fängt an am 8. Juli, da ist in Würzburg das XJX Sommerfest mit Duchess Sess, Boytoy, Mock, Arbeitsgemeinschaft Form und die Tunnel. Sollen wir gleich den Song spielen oder erst noch die anderen zwei Termine machen vorlesen? Machen wir doch gleich mal die Tunnel, oder? Genau, wir hören jetzt von die Tunnel den Song Trip Inside, der auf deren, soweit ich weiß, noch nicht erschienenen, aber bald erscheinenden EP drauf ist. Und der geht so. Waren die Tunnel mit Trip Inside. Und weiter geht's dann am Donnerstag, den 13. Juli. Mit zwei Bands im Jugendkulturzentrum Erlangen, also known as Jugendhaus Erlangen. Football etc., Emo aus USA und Dax Emo aus Italien. Und am Mittwoch, den 19. Juli, spielen im Projekt 31 in Nürnberg zwei Hardcore-Bands aus Frankreich, und zwar einmal Geranium und 9-11. Und am Montag, den 24. Juli, ist dann die DIY or Die Juli-Ausgabe. Das ist dann unser 9. Geburtstag, by the way. Wow. Ja, 9 Jahre DIY or Die. Jetzt haben wir noch so ein bisschen Zeit und ich hatte vor einer Weile eigentlich schon mal vor, einen Sampler mitzubringen, der, jetzt weiß ich gar nicht mehr wann, aber es ist schon ein bisschen länger her, dass der auf Dark Entries wieder veröffentlicht wurde. Der Sampler wurde ursprünglich 1981 veröffentlicht und heißt The Thing from the Crypt Und auf dem sind 16 Lieder von 8 Bands aus der Nähe von London. Und alles so im Bereich Post-Punk, Synth, Wave, Minimal. Und wir hören jetzt, denke ich mal, wir schaffen vielleicht einen Song. Und dann hören wir jetzt einfach mal den ersten Song von diesem Sampler. Und zwar ist es die Band Exhibit mit dem Song Rain. Weil es gerade so heiß und Sommer ist, was total schön ist. Aber dann könnt ihr jetzt tanzen. Exhibit. It makes me want to cry to see you walk on by. It seems unfair to me if you could only see just what you've done to me. Aloud, feel so helpless in a crowd. I'm gonna burst just like a cloud. Inside. What you've done to me. Inside my head I build models of things, houses and churches and wedding rings. There's something to do when it rains, yeah. Yes, there's something to do when it rains. Das war ein Exhibit mit Rains, noch ein bisschen was Melancholisches vom The Thing, from the Crypt Sampler. Vielleicht bringe ich den irgendwann nochmal mit und spiele noch ein paar andere Songs. Als Outro habe ich mir jetzt aber ausgesucht einen Song von der Anarcho-Post-Punk-Band Androids of Moo. Die hatte ich irgendwann schon mal vorgestellt, aber es passiert immer wieder, dass im Gespräch diese Band Thema wird und dann Leute, die nicht kennen, sich aber immer freuen, weil die so toll ist. Und deswegen habe ich mir gedacht, ich kann die einfach nochmal, hier ein Lied spielen. Und zwar habe ich mir von der Blood Robots LP von 1980 den Song Bored Housewives ausgesucht. Diese LP wurde 2013 auf Waterwing Records wieder veröffentlicht. Vielleicht findet ihr die ja auch noch irgendwo. Androids of Moo und DIY or Die sagt tschüss. Ciao.